hol ich wieder auf. Mit wütenden Hohn geleckte über mich und alles. Lauschte mit los den grässlichen Widerhall und das Geheul der Schakale, das durch die Nacht her von allen Seiten gegen mich drang. Hat meine zerrüttete Seele wirklich wohl? Eine dumpfe, fürchterliche Stille folgte diesen zernickenden Stunden. Eine eigentliche Totenstille. Ich suchte keine Rettung mehr. Ich achtete nichts. Ich war wie ein Tier unter der Hand des Schlechters. Das alles ging mir wie ein Schwert durch die Seele.